Und Wolfgang, herzlichen Glückwunsch zu recht viel mehr Arbeit, aber dafür auch keinem Ruhm. Okay, wir fangen mal mit Paki an. Paki, wie waren die letzten 2 Wochen? Was? ja, stressig wie immer. Viel zu tun gehabt. Vor allem halt jetzt mit dem Team. Ich bin super glücklich, dass wir endlich hier ein richtig geiles Team zusammen haben und dass das mit der Website jetzt auch klappt. Da habe ich mich gestern Abend ganz besonders drüber gefreut. Das war wirklich so ein Tipping Point, wo ich große Sorgen hatte, dass wir da irgendwie nochmal Probleme kriegen. Ich werte im Moment die Einsendung zu der Ausschreibung für den Pressesprecher aus. Bin sehr stark mit dem Presseteam beschäftigt, da irgendwie die Strukturen noch zu verfeinern, zu verbessern. Dann hatte ich auch irgendeine Veranstaltung, glaube ich. Wo war ich denn letztes Wochenende? Ach so, ja genau. Ich war in Erlangen, erstmal auf dem Dreikönigstreffen am 6. Januar und dann auf der Vorstandsklausur, also Bundesvorstandsklausur. Dazu hat es auch einen Blogpost gegeben und die Rede von mir auf dem Dreikönigstreffen, dem 10-jährigen Geburtstag vom Landesverband Bayern, wurde auch auf piratenpartei.de veröffentlicht. Das trage ich dann nachher halt noch ins Pad nach. Ja. Das ist schön, vielen Dank. Ja, aber sonst stressig, aber gut, oder wie? Ja, genau. Also das Übliche. Ich meine, was im Moment so ein bisschen untergegangen ist, so die letzten Wochen, auch durch den Ausfall der Webseite, war so die allgemeine Pressearbeit. Ich war ja auf dem Kongress, da war es auch nochmal sehr intensiv und auch sehr viel Pressearbeit. Aber es war halt nach außen wenig sichtbar, weil A, habe ich sehr viele neue Leute kennengelernt. Das dauert dann immer erstmal eine Weile, bis man da überhaupt irgendwas nach außen trägt und tragen kann, also bis es so weit gediehen ist. Dann war das Presseteam letztendlich noch nicht da. Das haben wir auch erst am Wochenende dann um den 7., 8. herum beauftragt. Die sind jetzt aber schon voll eingestiegen und super, super fleißig. Werde ich gleich auch vorstellen. Die liebe Nadine, den lieben X-Wolf und der Sascha kann leider nicht. Der ist heute Abend arbeitstechnisch verhindert. Aber es hat heute zum Beispiel eine Situation auf Twitter gegeben, wo ich gemerkt habe, okay, das fällt mir jetzt auch wieder leichter, mich auf die Pressearbeit zu konzentrieren. Und zwar ging es um einen Artikel auf T3N, wo ich dann mit einem Redakteur, dem Stefan Dörner, Kontakt aufgenommen habe. Und wir telefonieren morgen Abend oder morgen im Laufe des Tages und machen einen Termin aus. Na, das hört sich ja gut an. Gut, dann gehen wir jetzt mal an das neue Presse- und Öffentlichkeitsarbeitsteam. Ich würde einfach mal sagen, wir steigen mal mit Nadine ein. Nadine, stellst du dich mal kurz vor und sagst, was du ab jetzt so für uns tun wirst? Oh mein Gott, ich habe mir meine Aufgabenbeschreibung noch gar nicht durchgelesen. Haha, nee, Quatsch. Also beworben hatte ich mich eigentlich, weil ich dachte, ich möchte im Team mitarbeiten. Plötzlich stehe ich da mit einer Beauftragung, wo es halt so darum geht, über den Leuten die Peitsche zu schwingen und Texte einzusammeln und Leute einzusammeln und die Leute dann in der Gegend rumzuscheuchen und immer ein bisschen die Peitsche zu schwingen und Texte zu schreiben und Peitsche und Bilder zu finden, Peitsche. Naja, also dieses ganze Rumgepeitsche und das heißt, ich hänge im Grunde genommen jetzt zurzeit den ganzen Tag im MetaMost rum und schreibe meine Texte, suche meine Bilder zusammen, kämpfe gegen das WordPress und suche Leute. Hallo Leute, ich suche euch, ich werde euch finden. Und ja, was gibt es ansonsten noch so von mir zu sagen? Ich bin seit 2011 in der Piratenpartei, Ende 2011, also mit dem zweiten Eintrittsboom reingekommen. Dann irgendwie relativ schnell zweite Vorsitzende im KV München, ungefähr ein Dreivierteljahr lang. Dann den ganzen Wahlkampf-Wahnsinn 2013 mitgemacht, unter anderem. Das war ja dieses super Jahr, Wahljahr, wo wir in Bayern sowohl eine Landtagswahl als auch eine Bundestagswahl hatten. Und ich glaube, Bezirk war da auch noch irgendwas. Und dann 2014 war es ein bisschen ruhiger, da war ich Dreivierteljahr auf Job weg, dann anschließend Piratenpressesprecherin für Land, Bezirk und Kreisverband, was sich jetzt mehr anhört, als es damals eigentlich wirklich war. Zwischendurch habe ich dann endlich mal wieder einen Job angenommen gehabt. Das heißt, ich bin so eine Zuputze in der Online-Redaktion von der Chip. Also wenn ihr mich mal googeln solltet, werdet ihr wahrscheinlich auch auf einige von meinen schnippischen Artikeln stoßen. Und jetzt habe ich mir noch den Wahnsinn angetan, bei den Piraten in München 1V zu machen. So, das war's. Und Peitsche. Okay, vielen Dank. Dann gehen wir mal zum Wolfgang weiter. Wolfgang, erzählst du auch mal ein bisschen was über dich, damit die Menschen hier im Raume wissen, mit wem sie es zu tun haben? Muss ich jetzt auch so viel erzählen? Ich bin Norddeutscher, das kann ich nicht. Ich bin auch schon ein paar Jährchen dabei. Ich war bei der SG-Webseite sehr lange aktiv tätig und habe dieses nette Theme, das ich nicht gemacht habe, sondern dass ich nur repariert habe, verbreitet, das Piratenkleider-Theme, das einige Leute verwenden, und auch die Bundeswebseite, da habe ich mich ein bisschen hinterhergeklemmt. Ansonsten war ich halt immer ein bisschen mehr oder weniger hinter den Kulissen aktiv, habe bei der BPT-Orga die letzten 2-3 Male mitgemacht und Webseiten und Wiki und sonst was alles so ein bisschen immer getan werden muss. So im Prinzip nach dem norddeutschen Spruch, wat mut, dat mut, und dat mut getan werden, und so nach dem Motto. Ich hatte mir das auch nicht gedacht, dass ich jetzt plötzlich Beauftragter wäre. Eigentlich kam ich aus dem Urlaub zurück, der Paki sprach mich an, ob ich mal ein bisschen helfen kann. Dann gab es diesen Ausfall und plötzlich, mehr oder minder, bin ich jetzt Beauftragter geworden. Das kann einem leider hier passieren. Es kann auch so passieren, wenn mich jetzt jemand in den nächsten Tagen anspricht. Wir machen ja neue Webseiten-Relaunch und sagt, ja, er würde da gerne mal gucken, wie weit wir sind und ein bisschen helfen. Dann sage ich, ja, hier hast du den Job. Wir haben dort und dort was zu tun. Und ich hoffe, dass da ganz viele kommen. Auch ohne, dass ich die Peitsche nehmen muss. Die habe ich bei mir auch irgendwo. Das ist eine LAN-Peitsche aus 3 Kabeln, die zusammengeflochten sind. Das funktioniert ganz gut normalerweise. Ja. Ach, hast du die Peitsche doch gekriegt? Ich habe gedacht, ich könnte das verhindern. Nein, aber es ist so, ich habe die beauftragt, aber meine Kollegen und Mitarbeiter und so, die wollten das alle nicht machen. Ich weiß nicht warum, und dann muss ich dann doch dasselbe machen. Tja, ne? Das ist jetzt traurig und schade. So, jetzt, bevor ich Christos nochmal das Wort gebe, um mal zu erzählen, wie seine letzten 2 Wochen waren, frage ich aber doch, weil ihr euch jetzt gerade vorgestellt habt, erstmal in die Runde, ob es Fragen an euch beide gibt. Wortmeldungen immer gerne ins Pad. Und wer was fragen möchte, hüpft aufs Podium. Wir haben zurzeit kein Saalmikro. Gott, seid ihr heute schüchtern. Okay, dann, Ja, bestenfalls hat eine Wortmeldung zu anderen Themen. Dann machen wir aber doch zuerst mal das mit Christoph. Hallo Christoph, schön, dass du da bist. Dann erzähl doch mal, wie deine letzten 2 Wochen waren. Ja, also für mich war es elementar, dass wir die BUFO-Klausur in Nürnberg zusammen hatten. Wir haben viel diskutiert, auch einige Sachen halt ausgeräumt mit Paki. Wir sind zu einem Team zusammengefunden und arbeiten jetzt ganz eng zusammen. Das war enorm wichtig. Erlangen als solches war für mich auch schön und auch angenehm. Traditionell war ich da irgendwie, ich glaube, bei dieser Dreikönigstreffen, ich weiß nicht, wie oft ich da schon war, aber es war gefühlt das 5. oder 6. Mal. Auf jeden Fall danke ich dir nochmal für die Organisation dazu, Astrid. Immer gerne. Es war auch Presse da vorhanden, und ich habe mir eine kleine Auszeit genommen. Ich war Skifahren am Wochenende. Hat eigentlich nichts mit piratigen Sachen zu tun. Es war auch angenehm, mal ein paar Leute rechts und links außerhalb der Piratenblase zu sehen. Und alte Freunde mal wieder zu treffen und mit denen mal auf einer Almhütte da zu feiern und andere Themen zu besprechen. Ja, okay, nachdem ihr vorhin so schüchtern wart, gibt es denn Fragen an Christos und Paki? Der bestenfalls, nehme ich mal an, hat da Fragen. Guten Abend zusammen. Ich habe 1-2 Fragen. Also ich fange mal damit an, dass wir gestern eine ziemlich lange Mumble-Sitzung hatten zum Thema Mumble. und es technisch die Möglichkeit gäbe, dass, ich sag jetzt mal, Würdenträger, da müsste sich auch der Bundesvorstand darüber einig werden, was er da gerne hätte oder möchte, über Twitter gemeldet werden können, wenn sie hier das Mumble betreten bzw. verlassen. Das ist eine Funktion, die könnte man einrichten. Also da möchte jemand seit Tagen den Paki sprechen oder den Christos und sieht da, hey, boah, der Christos ist ein Mumble, vielleicht kann ich ihn da erreichen. Das wäre eine Möglichkeit, wenn das gewollt ist. Wie gesagt, könnte man das auf die Bahn bringen. Das wäre die eine Sache. Die zweite Sache beträfe dann Homepages, AGs und so weiter. Vielleicht aber erstmal das. Das war's schon? Such mal ein GIF raus, Moment. Also, nein, wenn ihr nicht wollt, dann ist das okay. Das ist einfach nur ein Angebot. Wenn ihr meint, dass es keinen Sinn macht für euch, es wird das für die Moderatoren geben, weil schon mal der Fall war, dass jemand Probleme im Kanal hat, den er moderiert hat und da etwas hilflos war. Man kann zukünftig über eine Mumble-Funktion die Moderatoren antwittern. Wobei, wenn da zu viel Missbrauch stattfindet, wird das dann auch wieder abgeschaltet, was wir aber nicht hoffen. Wie soll denn da Missbrauch stattfinden? Ja, wenn hier 25 Leute nach dem Moderator schreien, dann wird's unlustig auf Twitter. Das ist dann unangenehm. Das kann man auch als Troll nutzen, so meine ich das. Christos, willst du das? Ich weiß jetzt nicht, worauf wir hinaus wollen. Was wollen wir denn? Also. Ganz einfach. Immer wenn du das Mumble betrittst oder einer deiner Vorstandskollegen kommt, der Imperial March. Nee, Leute, das finde ich ein bisschen übertrieben. Okay. Was sagst du denn dazu? Okay. Ich finde es allem, ehrlich gesagt. Also ich meine, ich bin vor allem zu den Sitzungen Mumble oder einfach um mal zu gucken, wer so da ist, auch immer schon mal zu späten Zeiten. Und wenn ich sehe, ist gerade keiner da, mit dem ich sprechen möchte, dann gehe ich auch wieder raus und das fühlt mich so ein bisschen verfolgt, muss ich ganz ehrlich. Vor allem ist meine Kontaktdaten sind überall im Netz. Man kann mich anrufen, man kann mich anmailen, Twitter, DM, Facebook-Nachricht oder sonst irgendwo. Also das kann, glaube ich, nicht passieren und es gibt auch keine DMs, die ich nicht beantwortet habe, außer sie waren jetzt Beschimpfung oder unfreundlich. Okay. Ja, bestenfalls. Reicht dir das als Antwort? Ja, natürlich. Na denn. Okay, gibt's weitere Fragen jetzt zunächst mal an den Bundesvorstand? Das wird ja heute eine schnelle Nummer mit euch. Ach so, die Links muss ich noch nachtragen. Vielleicht kommen dann ja Fragen. Ja, das wäre gut. Wenn sich keiner traut, hätte ich noch ein Anliegen bis anderthalb. Nimm mal erstmal eins. Okay, also ich habe mir heute die Seiten angeguckt, so unsere Seiten und so weiter. Und was ich vermisse auf der Piraten-Homepage, ist unter anderem, dass die AGs überhaupt nicht auffindbar sind. Das finde ich sehr traurig, das wäre schön. Also zum Beispiel unter Mitmachen wäre es vielleicht nicht schlecht, dass Menschen dort die AGs finden. Und Ähnliches gilt für auch die Themenbeauftragten. Also wenn wir Presse haben wollen und wenn wir Ansprechpartner für die Presse zur Verfügung stellen möchten, dann fände ich es sinnvoll, dass eben nicht nur der Bundesvorstand gefunden wird, sondern im Zweifel eben auch die Themenbeauftragten. Da gehe ich direkt mal drauf ein. Ja, das gefällt mir auch nicht. Deswegen möchte ich gerne mit Christos zusammen die Polgaf-Runde und das Presseteam näher aneinander bringen. Das fängt jetzt auch auf der Marina schon damit an, dass wir gesagt haben, wir legen die Vorsitzendenrunden mit der Polgaf-Runde zusammen, weil wir genau das verbessern wollen. Also der Relaunch von der Webseite wird auch so einen Bereich enthalten. Ein Punkt ist mir dabei aber wichtig zu betonen, das Presseteam kann diese Texte nicht schreiben. Das müssen die AGs und die Themenbeauftragten schon selber machen. Wir können auch gerne einrichten, dass ihr Rubriken kriegt auf der neuen Webseite von den Themenbeauftragten. Die wird aber dann immer nur das aktuell anzeigen, was zuletzt geliefert wurde. Also ich weiß, dass es AGs und Themenbeauftragten gibt, die hyperaktiv sind. Es gibt aber auch welche, die sind nicht aktiv. Ich hoffe, dass wir dadurch, ich sag mal so, das ein bisschen antriggern, dass da wieder mehr Content geliefert wird. Das haben wir im Blick und Christos sieht das genauso, glaube ich. Da rennt zu offene Türen bei uns ein. Klasse, danke. Wir hatten früher ja die Pirateninfo-Seite, die eigentlich dafür gedacht war. Die hat sich jetzt so ein bisschen nicht gänzlich so, also die wird halt kaum bearbeitet oder bespielt. Und Paki und ich haben uns halt auch am Wochenende darauf geeinigt, dass da oder dass wir auf der Marina in der Polgef und 1V-Runde miteinander kommunizieren werden und wie wir da eine Lösung finden zusammen. Also vielleicht noch ganz kurz als Hinweis, ich stelle mir auch tatsächlich vor, also ich finde, das Wiki ist wirklich völlig überholt und ich würde ganz gerne, ich kann ein bisschen WordPress, ich würde auch für die AG, die ich betreue, gerne eine kleine WordPress-Seite aufsetzen, die ich euch dann zur Verfügung stellen könnte und die ich dann auch weiterhin bespaßen könnte. Nein, das soll alles auf der Bundesseite sein. Nein, das macht keinen Sinn. Ich will das auch nicht, ich will keine eigene Baustelle schaffen, sondern ich will euch nur die Möglichkeit geben, etwas zur Verfügung zu stellen, was ihr dann bei euch einstellen könnt. Paki, halt die Klappe, er will was freiwillig tun. Ja. Ach. Hast du morgen Abend um 9 Uhr Zeit? Also, bestenfalls, hast du morgen Abend um 9 Uhr Zeit, dann bist du jetzt berufen, da hinzukommen. Ich versuche es, ich habe morgen 2 Sitzungen, morgens Polge-F-Sitzungen, da muss ich hin. Und ich habe meine eigene AG-Sitzung, aber kriegen wir schon irgendwie geschaukelt. Genau, also wenn du mir nachher eine Mail schickst, dann kann ich dir 2 Accounts oder einen Account auf einer Testinstanz einreichen und wenn du den bestätigst, auf den 2. auch. Und da kannst du dann schon mal sehen, was wir als Teams vorbereitet haben. Wobei, was du vorhin auch gesagt hast und auch was Christus gesagt hat, ist ja weniger jetzt, was das Design angeht, als eher auf die Inhalte. Da ist das ganz richtig, da müssen wir ran. Die Webseite hatte bisher nur eine einzige Zielgruppe und das war die Presse. Das wollen wir ändern. Wir wollen die Zielgruppe oder die Zielgruppen besser ausrichten auf die Mitglieder der Piratenpartei, auf Interessierte, auf Wähler und auf solche Gruppen. Und nicht allein nur die Presse machen. Was wir an Meldungen und auch an Informationen auf der Seite bringen, das muss auch attraktiv zu lesen sein, es muss verständlich sein und eben für diese Zielgruppen sein. Und dann muss natürlich auch dazu gehören, dass die AGs da drin sind, dass dort die aktiven AGs vorgestellt werden und nicht die ganzen Haufen von AGs, wie man es im Wiki hat, die vor 5 Jahren zuletzt mal aktiv waren. Da müssten wir dann wahrscheinlich auch mit der Coco mal reden, dass wir ein Verfahren finden, wie man AGs als aktiv deklariert, beziehungsweise dass man ein vorhandenes Verfahren vielleicht nutzt. Und im Gegenzug könnten wir dann, und so haben wir es auch schon mal diskutiert, den AG-Sprechern oder den AG-Koordinatoren sozusagen das Recht einräumen, pro Monat x Artikel auf der Webseite zu haben. Also dass wir dort dann auch die Arbeit der AGs mehr in den Vordergrund holen können. Das ist ein guter Plan, das hört sich gut an. Vielen Dank. Jo, dankeschön. Ich habe jetzt 2 Wortmeldungen, und zwar eine brombeerfarbene und eine lüllerne, jedenfalls auf meinem Monitor. Das Dumme ist, sie haben nicht dazu geschrieben, wie sie heißen, und deswegen habe ich ein Problem mit dem Aufrufen. Also wenn sich die Herrschaften, die sich da im Pad zur Board gemeldet haben, doch freundlicherweise mal nach oben kommen möchten, aufs Podium. Okay, also Mac Burns, raufkommen hier. Ja, da heiße ich immer wohl Mick McBurns, weil der McBurns nicht mehr ging. Okay, na, ich hatte eine andere Frage. Wir machen bald so Wahlkampf überall, so bis hin zu 2019, glaube ich, Europawahlkampf. Und die Piraten waren immer sehr, sehr Vorreiter in Sachen Technologie und Wissenschaft. Und wir haben das digitale Zeitalter angestrebt. Alle Parteien haben das gestohlen und auch was draus gemacht. Aber ich finde, das ist halt andere Sachen anzusprechen, dass die Zukunft mit sich so bringt. Und ich hätte gern eure Sichtweise zu, jetzt gerade ist so künstlicher Intellekt so richtig der Bringer und richtig groß auf der Welt, breitsammelt. Aber was viele nichts auf dem Schirm haben, ist Genetic Engineered Intellect. Es sollte, wenn das wirklich kommt wie genetische Forschung, das erscheint, keine künstliche Intellekt kann da mithalten mehr. Was denkt Piraten darüber? Christos? Paki? Ganz ehrlich, also mit dem aktuellen Stand der Gentechnik bin ich jetzt nicht so vertraut, müsste ich mich kurz einlesen. Noch dazu kommt, dass ich das sehr kritisch sehe, was Gentechnik letztendlich bewirkt, weil es ist genauso wie mit Sicherheit und anderen schwammigen Begriffen, Und auch Forschung, du kannst nicht wirklich absehen, was passiert. Sollte das jetzt einen anderen Bereich ansprechen, klär mich auf. Also ich bin immer froh, neue Sachen zu lernen. Ja, ich hätte das gerne aus Perspektive von menschenrechtlichen Perspektiven. Ich weiß, dass Großbritannien und Australien gerade das Embryo-Forschung wieder freigegeben haben, extra für Geoengineering. Und dass ich weiß nicht, das sind viele Meinungen hier, viele Köpfe. Und ich hätte das gern ausdiskutiert, nur das Thema reingeworfen, weil ich denke, das wird bald ein sehr wichtiges Thema sein. Ich finde das spannend, ja. Ich habe gerade mal den Wikipedia-Artikel aufgerufen und ich lese mich mal so ein bisschen ein. Ich weiß gar nicht, wie weit das im Moment geht. Also wo ist da im Moment der Stand, was die mit Stammzellentechnik und so weiter jetzt schon machen können? Ja, ich würde mal sagen, weil das jetzt dann doch den Rahmen der Bundesvorstandssprechstunde generell ein bisschen sprengen würde, meiner Ansicht nach, lasst uns da doch bitte mal tatsächlich einen Diskussionsabend planen, wo wir uns dann zusammensetzen können und über dieses Thema sprechen. Was sagt ihr? Ja, das wäre ja zum Beispiel noch eine Idee für eine Sprechstunde, dass wir uns jemanden einladen, der ein Experte ist und vielleicht noch ein Pirat aus der jeweiligen AG, dass wir da auch mal so ein Gespür dafür bekommen, wie man das aus unserer Philosophie, aus unserem Kodex oder wie auch immer interpretieren könnte. Fände ich nicht schlecht. Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir uns da alle erstmal ein bisschen schlau und machen das dann in einer der nächsten Sprechstunden. Ist das okay, Mick? Okay. Ich habe ein paar uralte Berichte vom MIT. In 85 haben die das erwähnt und was vielleicht geschehen wird auf der Welt. Es ist auch interessant. Es ist echt krass. Mhm. Ja, ein kleines Dossier dazu zu haben, wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Und so ein bisschen da wären Wolfgang und Nadine an der Stelle natürlich auch gut, wenn du mit den beiden ein bisschen drüber sprechen würdest, wenn man vielleicht vorab so einen kleinen Artikel macht für die Bundeswebsite, dass man sich für das Thema schon mal warm läuft. Ich bin der Informationssammler. Aber ich finde alles auf der Welt und puzzle das zusammen. Aber so der Schreibling bin ich persönlich nicht darüber. Aber wenn andere Leute dafür ich kann die Interesse aufregen bei anderen Piraten, finde ich das gut. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, denke ich mal, in der Zukunft sein wird. Ja, Nadine, das lässt sich darstellen, oder? Absolut. Sehr schön. Okay, danke, Miggi. So, weitere Wortmeldungen, Fragen? Leute, das ist eure Chance, Fragen an das neue Presse- und Öffentlichkeitsarbeitsteam zu stellen. Ja, Ride of Pali, erzähl. Ja, das geht jetzt nicht direkt ans Team, sondern eher an Paki. Das eine ist eine Sache, die mir irgendwie aufgefallen ist, eine Aufschreibung, die mich schon ein bisschen verwundert hat, dass der Punkt Identifikation mit den Zielen der Piratenpartei nicht unter Erwartungen auftaucht, sondern irgendwie bei von Vorteil. Ich bin bei der Ausschreibung Pressesprecherin. Ach so, bei der aktuellen für die bezahlte Stelle. Jo. Also wie gesagt, da hätte ich das eigentlich bei Erwartungen erwartet und nicht bei von Vorteil. Da hätte ich gerne mal so zugehört. Und was mich noch interessieren würde, bei von Vorteil steht auch noch Erfahrung im Bereich Fundraising, wie die Zeile zustande gekommen ist. Jo, kann ich dir sagen. Identifikation ist nicht zwingend nötig, wenn du einen kompetenten Pressesprecher hast. Es geht da hauptsächlich darum, dass der die Inhalte so aufbereitet oder die Person, die Inhalte aufbereitet, dass sie bei der Presse ankommen und nicht bei den Piraten. Insofern ist das von Vorteil, weil man dann in der Zusammenarbeit und in der in der inhaltlichen Auseinandersetzung, sag ich mal, irgendwo sich besser versteht, aber es kann zum Beispiel, meiner Meinung nach, kann das durchaus auch ein harter Hund sein, der sagt, beweis mir das doch erstmal, oder was soll das hier, warum fordert ihr das? und da sehr kritisch herangeht, weil er nämlich die gleichen Fragen stellt, die zum Beispiel Journalisten stellen. Und das hätte für uns den Vorteil, dass wir letztendlich eine Sicht von außen reinbekommen, die wir so nicht kriegen. Das ist unglaublich wertvoll in der Zusammenarbeit und das halte ich auch, finde ich unbedingt einen Nachteil, sondern das kann auch helfen. Insofern habe ich es da reingeschrieben, weil ich denke, wenn das oben gestanden hätte, hätte das womöglich auch Leute abgeschreckt, die zum Beispiel keine Piraten sind und die trotzdem gut sind. Erfahrung im Bereich Fundraising habe ich mit reingenommen, weil ich der Meinung bin, dass das nie schaden kann, dass jemand, der in der Pressearbeit auch mal eine NGO von innen gesehen hat. Ich habe das in Erfahrung mit Pressesprechern zum Beispiel aus Unternehmen oder Verbänden, die jetzt sag ich mal, bezahlte Leute um sich rum haben, die das nicht kennen, dass kein Geld da ist, dass die Leute nicht bezahlt werden, dass du mit Ehrenamtlern zusammenarbeitest und ja, da wir halt auch immer Sachen machen, wo wir denken, das muss halt eben auch die Leute ansprechen, die uns Geld geben. Das ist ja nichts Ungewöhnliches. Wir brauchen Geld für die politische Arbeit. Wir haben nicht genug Geld. Haben wir das mit aufgenommen. Dazu kommt auch noch, dass meistens Leute, die in dem Bereich gearbeitet haben, eben auch Kontakte in die Richtung haben und sehr viel Erfahrung mitbringen. Ja, deswegen von Vorteil, aber jetzt zwingend notwendig. Okay. Weitere Fragen oder Anmerkungen dazu? Kommt ruhig rauf. Ich hau mal eben einen Werbeblock rein. Vielleicht kommen dann noch mal ein paar Fragen dazu. Also diese Ausschreibung, von der Right of Parley gesprochen hat, kopiere ich auch mal eben ins Pad in Zeile 10. Da würde ich gerne nochmal Werbung machen, dass ihr auch mal in eurem Freundesbekanntenkreis, Piratenkreis, umfragt nach Leuten, die als Pressesprecher unterwegs sind, von mir aus auch als Freiberufler. Da können ruhig noch ein paar Bewerbungen reinkommen. Dann möchte ich einen Werbeblock einwerfen für die kommenden Termine. Wir haben jetzt am 21. Januar die Wahlkampfkampagnenpräsentation in NRW in Düsseldorf in der LGS. Wir haben diverse Aufstellungsversammlungen. Wir haben einen Neujahrsempfang vor der Marina in Kassel am 27. Januar und die Bundesmitgliederversammlung der Jungen Piraten. Es sind, glaube ich, auch noch Slots frei für die Marina Kassel. Christos, sehe ich das richtig? Ich frage besser Astrid. Eigentlich nicht, weil wir haben den Call for Papers ja geschlossen, hatten wir ja gesagt, nach Weihnachten. Es gibt durchaus Zeiten, in denen Räume frei sind. Das haben wir aber sehr bewusst so gemacht, damit es tatsächlich so ist, wenn sich da Synergien ergeben, wenn Leute zusammenarbeiten wollen oder mal was besprechen wollen, dass die tatsächlich Räumlichkeiten dafür haben und nicht draußen vor der Tür rumstehen müssen. Ich meinte jetzt als Gäste. Bitte? Ich meinte als Gäste. Dass Slots jetzt voll sind, das ist mir klar. Ich meinte jetzt, wenn jemand noch Interesse hat, zuzugucken. Ja, klar. Das ist auch so ein Ding, dass da gut, dass du es fragst. Wir hatten bis zur vorletzten Marina Kassel dieses Ereignis ja in der Jugendherberge in Kassel. Die wird im Moment renoviert. Deswegen können wir da nicht rein. Und da hatten wir dann eben immer einen Bettenkontingent mitgemietet, weswegen wir dann die Platzzahl auch sehr begrenzt hatten. Auch die Räumlichkeiten waren dann nicht ganz so weitläufig wie hier jetzt im Olaf-Palme-Haus. Deswegen hatten wir dann also gesagt, okay, für jeden Landesverband ein Kontingent an so und so viel. Nachdem das jetzt halt so ist, dass die Leute, die anreisen, ihre Reisekosten eben mit dem Landesverband abrechnen müssen also das sowieso über die LVs läuft und wir relativ viel Platz haben, haben wir dann drüber gesprochen, dass es eigentlich blödsinnig ist zu sagen, meine Güte, jetzt kommt halt mit x Personen von euren Landesverbänden jeweils nach, was weiß ich, stimmberechtigten Mitgliedern oder so, sondern grundsätzlich ist es so, willkommen ist jeder. Es ist allerdings tatsächlich so, dass die Marina Kassel als Vernetzungstreffen gedacht ist, und zwar für die Landes- und Bundesvorstände, weil wir ja doch recht oft neue Vorstände wählen und die sich dann eben doch immer wieder neu kennenlernen müssen. Allerdings gibt es recht interessante Vorträge und auch viel zu erfahren. Von daher, wer hinkommen will, kann das natürlich tun. Super, danke dir, Astrid. Und dann gibt es am 16. bis 18. Februar noch eine wichtige Veranstaltung in München. Das ist die Pirate Security Conference, die Piraten-Sicherheitskonferenz. Da sind auch noch Slots, da sind auch noch Plätze frei. Jo. Ich sehe gerade, dass Rite of Party nochmal hochgehüpft ist. Das bedeutet, ich habe zum Thema Marina Kassel was vergessen zu sagen. Ja, das mit dem Kommen ist gut, aber das mit dem sich vorher anmelden und kommen ist noch viel, viel besser. Richtig, weil dann können wir nämlich auch mit dem Essen vernünftig planen. Wer halt jetzt einfach so kommt, muss damit rechnen, dass wir für ihn halt nichts zu essen da haben, etc. pp. Essen ist übrigens nicht kostenfrei, das kostet selbstverständlich auch nur, nachdem wir es dann angeliefert kriegen ins Olof Palmer Haus, wäre es schon ganz gut, wenn wir wüssten, wie viele Leute was essen möchten, deswegen auch das Anmeldeformular. So. Ja, wenn jetzt immer noch keiner Dinge sagen will, dann sprechen wir doch mal kurz über die Pirate Seacon. Der Alex ist leider nicht da heute, das ist sehr schade. Aber so generell, Paki, erzähl doch mal, was da so abgeht. Ich meine, die Veranstaltung ist ja mal eine der wenigen der Piraten, die nicht kostenfrei ist. Was kriegt man denn da so für sein Geld? Ja, also ich war letztes Jahr da, das war sehr interessant. Es geht halt im weitesten Sinne um Sicherheitsaspekte, also natürlich vor allem im Bereich IT, aber eben auch im Bereich Außenpolitik und so ein bisschen eine Kombination aus beiden und was so miteinander reinspielt. Terrorismus, ihr kennt das alle, da Hackerangriffe, wie Regierungen irgendwie sich schützen, Snowden war Thema und so weiter. Natürlich auch die NSA. Letztes Jahr habe ich das eröffnet, die Veranstaltung, habe dann eine Podiumsdiskussion gehabt mit Birgitta und Jelena Jovanovic. Da ging es im weitesten Sinne um die Art von Sicherheit, die Regierungen verkaufen wollen, wenn es eigentlich nicht um Sicherheit geht. Birgitta hat da auch aus Island erzählt und Jelena aus Serbien. Und natürlich dann in dem Zusammenhang natürlich auch um die ganzen Memes, die daraus entstanden sind und die Kommunikation, um die NGOs, die sich gebildet haben, die da auch kämpfen, Bürgerrechtsparteien und Bürgerrechts-NGOs. Dieses Jahr muss ich erstmal nachgucken. Es, glaube ich, unterscheidet sich ein bisschen von letztem Jahr und Alex will mir auch irgendwie in den nächsten Tagen das Programm zuschicken. Das ist, glaube ich, noch nicht veröffentlicht. Es geht um, Moment, Well Prepared for Things to Come. Das geht einmal um die Bedrohungsszenarien und neue Dimensionen. Dann gibt es um Global Governments, also Normen, Regeln und Praxisbeispiele und halt die aktuellen Konflikte im 21. Jahrhundert. Das habe ich jetzt auch abgelesen von der Seite piratesecon.org. Könnt ihr euch gerne auch nochmal angucken. Da sind auch nochmal die genauen Termine. Und soweit ich weiß, könnt ihr auf Xing das Ticket kaufen. Ich weiß nicht, ob es hier schon geht, aber ansonsten fragt entweder den Alex direkt oder schreibt eine E-Mail an info@pirate-secon.org. Ist auf jeden Fall dahingehend spannend, dass dort nicht, das ist keine reine Piratenveranstaltung, sondern dort treten also auch Leute aus dem Ausland auf. Das Ganze findet in Englisch statt und ist sehr spannend. Also kommen wirklich sehr interessante Leute hin. Alex hat mir mal so ein Preview gegeben, Sicherheitsberater aus den einzelnen Regierungen. Dann wird es einen Slot geben, wieder mit der offiziellen Sicherheitskonferenz in München, wo Birgitta wahrscheinlich auch wieder auf dem Podium sitzt. Das war letztes Jahr sehr lustig, habt ihr vielleicht auch im Stream gesehen. Ein großer Teil der Veranstaltung wird natürlich auch gestreamt. Aber es ist nochmal was anderes, da vor Ort zu sein, weil dadurch, dass das in München stattfindet, tauchen da also auch alle möglichen Piraten aus den umliegenden Ländern auf. Also die Tschechen, die Serben, Kroaten, Slowenen, Polen waren da, Schweiz, Österreich natürlich, klar. Ich kann es jedem empfehlen und 40 € plus Übernachtung und Hinfahrt lohnen sich in jedem Fall. Okay, dankeschön. Ja, and now for something completely different. Paki hatte ja vorhin gesagt, ihr möchtet so die Polgef-Runde und die 1V-Runde so ein bisschen zusammenlegen und das mal näher aneinander rücken, auch näher an die Pressearbeit rücken. Christos, bist du mal so nett und beschreibst so ein bisschen, was ihr da vorhabt? Christos! Ja, der Wunsch ist ja, es ist ja mittlerweile traditionell bei der Marina, seit 2011, glaube ich, oder 2012 haben wir das erste Mal so ein Meeting mit der Marina und der Polgef. Also früher war das eigentlich die 1Vs. Jetzt machen wir, also ich habe früher die 1Vs einberufen, jetzt haben wir halt gesagt, wir nehmen die Polgefs mit dazu und die Polgefs und die 1Vs werden miteinander sich auch vernetzen. Wir werden darüber diskutieren, wie die Schwerpunkte sind, wie wir in der Bundestagswahl als solches nach vorne kommen können, welche thematischen Sachen wir eventuellerweise bringen können, wo die Schwierigkeiten in den einzelnen Landesverbänden sind, wo wir vom Bund her unterstützen können oder wo die starken LVs wie Bayern zum Beispiel den etwas schwächeren von den Mitgliederanzahlen dann helfen können. Das ist so der Plan gewesen. Und da werden wir uns hinsetzen und auch eine gewisse Zusammenarbeit, gerade der Vernetzung zwischen den 1Vs und dem Polgefs halt stattfinden lassen. Das war der Plan. Der Wunsch von Paki und mir war, dass wir zusammen die beiden Gruppen tun und dass es nicht da irgendwie vereinzelte Gruppen gibt, sondern dass man die Zusammenarbeit in dem Falle auch setzt. Genau, ich ergänze das mal kurz. Also es geht halt darum, dass die Polgefs manchmal nicht so wissen, was die 1Vs machen. Da geht es ja ganz einfach auch um tagesaktuelle politische Sachen, die das Team zum Beispiel bearbeitet im Landesverband Bayern. Und der Polgef aus NRW weiß nicht, was die machen. So, wir haben im Moment die Polgef-Sitzung. Da wird sehr ausführlich darüber berichtet, was in den einzelnen Landesverbänden passiert, was die Themenbeauftragte machen. Und dann könnte man natürlich sagen, jetzt, okay, alle 1Vs werden dazu verpflichtet, in die Polgef-Runde zu gehen. Meiner Meinung nach muss das aber in beide Richtungen funktionieren. Das heißt, die müssen miteinander reden, die müssen Sachen austauschen und auf kürzestem Weg irgendwo dann auch handeln. Weil was bringt uns der Austausch über aktuelle politische Themen, wenn wir nicht dann auch tätig werden? Das heißt, der Wissensstand und die Aktionen, die Polgefs planen, müssen in die Presseabteilungen getragen werden und die Sachen, die in der Presse gerade gut laufen, müssen in die Polgef-Bereiche getragen werden. Dass das jetzt nicht von jetzt auf gleich geht, ist uns auch klar gewesen. Aber wir haben uns dahingehend geeinigt, dass wir das Ganze jetzt als Kick-Off quasi auf der Marina Kassel ansprechen wollen. Momentan ist zum Beispiel so, dass das Presseteam sich über eine Form austauscht, die gerade sehr extrem gewachsen ist. Da sind jetzt aus den Landesverbänden zum Beispiel auch schon Leute drin, die aktiv in die Bundespresse reinarbeiten und umgekehrt. Und ich könnte mir vorstellen, dass eben auch die Polgefs da reinkommen und die Themenbeauftragten, die jetzt auch wie bestenfalls heute zum Beispiel auch schon aktiv da mit uns zusammenarbeiten. Und da geht es halt nicht darum, dass man jetzt alles lesen muss und alles mitbekommen muss und ein weiteres Tool irgendwie einem die wichtige Zeit wegfrisst, sondern es muss halt dann im Speziellen geguckt haben, wer ist für was zuständig, wer kümmert sich um was und dass dann die Kanäle halt freigehalten werden für wichtige Infos. Ja, mittlerweile sind 100 Leute in dem Ding drin und wir müssen jetzt wahrscheinlich schon wieder anfangen, Leute rauszuwerfen, weil es zu voll ist, beziehungsweise weil halt eben auch Leute reingekommen sind, die sich das mal angucken wollten. Aber gut, ist wie gesagt alles noch Work in Progress, aber ich denke mal, das bringt was. Ah ja, das heißt also im Prinzip... Ich habe da noch einen Ersatz. Also es ist natürlich auch wichtig, dass die Arbeit der politischen Geschäftsführer, die seit Jahren gerade sehr, sehr gut läuft, dass man das halt auch nach außen bringt. Das ist dann halt die Aufgabe auch der Pressearbeit und der anderen, der 1Vs, dass sie das halt auch mitkriegen. Gerade eine traditionelle Treffen wie der Polgefs müssen dann natürlich auch die 1Vs dann in irgendeiner Art und Weise dann mitkriegen, was da genauer abläuft. Das ist auch einer der Schwerpunkte des Treffens. Okay. Ja, das heißt also, im Prinzip geht es darum, dass ihr das ganz gerne generell hättet. Eine entsprechende Struktur habt ihr euch noch nicht überlegt. Das möchtet ihr dann also mit den 1Vs und Polgefs auf der Marina Kassel besprechen. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Genau. Genau. Okay. Also, dazu noch, wir haben auch uns dazu entschlossen, dieses Konzept, was ich anfangs aufgestellt hatte, mit zu jedem Themenbereich einen Bundessprecher, das haben wir uns erstmal verkniffen. Also ich habe da mit Christus einen Kompromiss gemacht, dass wir erstmal für 3 Themenbereiche Bundessprecher ausschreiben, die halt vor allem für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig sind und weniger jetzt wie die Themenbeauftragten zur Vernetzung und NGO-Bearbeitung und sowas. Okay, dankeschön. Ja, so langsam aber sicher bricht mir der Schweiß aus allen Poren, Freunde. Wie ist es denn im Zuhörerraum? Gibt's da Fragen? Bastian, du hast doch immer so schöne Fragen. Bastian? Ja, okay, wenn keiner mehr was sagen will und auch niemand mehr Fragen hat, dann würde ich sagen, lassen wir es für heute einfach mal gut sein, weil wir müssen ja nicht auf Krampf unbedingt bis 22 Uhr voll machen. Bastian ist doch hochgekommen. Naja, ich habe mich da eigentlich nicht mehr angesprochen gefühlt. Aber natürlich habe ich einen Haufen Fragen, aber das sprengt jetzt ins tatsächliches Format. Da muss man vielleicht vorher mal drüber reden. Ich würde es auch nicht zwingen wollen heute hier, dass wir jetzt die Stunde voll machen müssen. Okay, aber X-Wolf wollte noch was sagen. Nee, ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass Bastian gerade hochgekommen ist. Also für ich bin noch ein bisschen länger da, wer mir noch so Fragen stellen will, kann das gerne tun. Ah ja, du meinst ohne, dass es aufgezeichnet wird. Gut. Okay, wenn jetzt niemand mehr Einwände hat, dann würde ich sagen, lassen wir es für heute einfach gut sein. Dann bedanke, da ist ein roter Korsar, der was will. Ja, ich habe ein paar Wochen nicht mehr teilgenommen an der Bufo-Sprechstunde. Ich finde das auch scheiße. Es gab ja im letzten Jahr im Mai eine Demo zum Thema Beschneidung und da gab es vorher eine gigantische Mitgliederumfrage. Gibt's irgendjemanden aktuell, der beauftragt oder sonst wie das Thema bearbeitet, weil es wird auch dieses Jahr wieder am 7. Mai eine Aktion dazu geben. Ich vermute mal, dass der grundsätzliche Beschluss der Partei da weiterhin zu gilt. Jetzt ging mein Telefon, das ist wahrscheinlich meine Mutter. Ob es da jemanden gibt, der da irgendwie was zu bearbeitet aktuell und falls nicht, wie wir einen kriegen, der das macht. Ganz fix, die AG Quiran. Also die kümmern sich darum und bearbeiten das noch. Genau, das wollte ich auch sagen, die kümmern sich darum und es ist ganz enorm wichtig. Also die werden das dann machen, da wird da sicherlich noch was kommen. Okay, nachdem der rote Korsar jetzt vermutlich telefoniert, hoffe ich, dass diese Auskunft so ausreicht. Sonst Mail an Vorstand@ hilft immer. Ja, und dann sage ich jetzt aber tatsächlich Dankeschön an euch alle. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Bedanke mich bei Nadine und Wolfgang dafür, dass sie sich hier aufs Podium gesetzt haben, bei Christos und Paki für viel Information. Und bei allen Zuhörern fürs Dasein, Zuhören und für euer Interesse. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Danke, Astrid. Und schönen Abend euch. Schönen Abend euch. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.